Die schläfern den Homo Teutonicus ein, verpulvern die Gene zu Staub ganz fein. Wir leben in einer vorsichtigen Natur. Der Mensch vergisst sich selbst gegen jede Natur. Den Homo Teutonicus ein, verpulvern die Gene zu Staub ganz fein. Wir leben in einer vorsichtigen Natur. Der Mensch vergisst sich selbst gegen jede Natur. Ausgemerkt essentiell von bunter Philosophie, schlecht gemacht jede Xenophobie. Hurra Teutonicus, ran zu letzter Schlacht. Hurra Teutonicus. Niemals mehr verrat. Treue bis ins Meer.